meinem Lande verspüre ich täglich die Verzweiflung des Volkes, verschupft durch Gerede. Im Drang nach Freiheit wird immer schwächer, die Resignation erzwingt nur noch Gelächter. Der Sumpf des Schweigens erreicht neue Dimensionen. Blinder Hass fordert Massen auf Toten. Sozialen Schwachen kürt man zu Opfern. Erbarmungslos gibt's die Headset auf Arme. Ignorantes Pack! Verrechte Apathie! Dann hören wir Bonzen kreischen. Wenn Autos brennen, hören wir Yuppies schreien. Wenn Scherben klirren, sehen wir sie weinen. Verstehen wir Menschen, hüllen sie sich in Schweigen. Denn was ist dann passiert, das geht sie nichts an. Es können ruhig Leute verrecken hier im Land. Wenn Bankos verschwimmt, dann sehen sie gerne weg. Ungehört verhallen die Schreie im Licht.